Das 22. Sportfest der Mitarbeiter der zentralen Institutionen um den Preisberg Dusan ging zu Ende. An der Abschlussfeier, die am 14. Februar in der Basketballhalle in der Chongchun-Straße in Pyongyang stattfand, beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des staatlichen Sportkomitees Roh Du-chol, stellvertretende Vorsitzende des Kabinetts und Vorsitzende des staatlichen Plankomitees, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Ministerien und zentralen Institutionen und die Sportler. Auf der Abschlussfeier wurde die Rangordnung in der Gesamtwertung veröffentlicht und den Mannschaften und Sportlern, die ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, Preisurkunden und Medaillen verliehen.